wir hier in Pittlingen sind, da ist ja nicht weit bis Sprengen, der Bommer Wald, der Sprengerwald. Was aus dem passiert ist. Ja, wir machen jetzt erstmal 5 Minuten Ruhe, damit die Bofeller mal in aller Ruhe lohnen können. Die machen mich nervös, wenn die dauernd um mich rumkrabbeln.